Regen prasselte gegen die von Moos und Dreck überzogenen Mauern des Hauses. Kein Licht brannte hinter den Fenstern und das Gebäude erschien ebenso dunkel und bedrohlich wie die menschenleere Straße, an der es lag. Einige Yards vom Haus entfernt fuhr ein alter Morris vor. Monoton hämmerten die Regentropfen gegen das Blech des Wagens. Der Mann hinter dem Lenkrad schien das Geräusch kaum wahrzunehmen. Apathisch saß Ernest de Lorca in seinem Fahrzeug. Sein Haar war zerzaust, sein Blick starr. Mit einer mechanisch wirkenden Bewegung stellte er den Motor ab und stieg aus, ohne die Fahrertür wieder zu schließen. Wie an unsichtbaren Fäden gezogen, lief er die letzten Yards zu Fuß, durchquerte schließlich den kleinen verwilderten Vorgarten und öffnete die Eingangstür. Der Hausflur roch muffig. Ein Geruch, der Ernest de Lorca mehr als vertraut war. Unzählige Male hatte er das Haus betreten, um seine Frau und seine beiden Töchter zu begrüßen. Doch heute Nacht war alles anders. Heute Nacht war er gekommen, um eine schreckliche Aufgabe zu erfüllen. Er war gekommen, um zu morden. Ernest de Lorca brauchte kein Licht. Blind hätte er die Treppe gefunden, die in den ersten Stock führte. Während er die Stufen hinaufstieg, zog er eine Armeepistole aus seinem vom Regenwasser durchtränkten Trenchcoat und entsicherte die Waffe. Dann hatte er die Tür erreicht, die in das Schlafzimmer führte. In das Schlafzimmer, das er so viele Jahre lang mit Lucille geteilt hatte. Hart presste de Lorca die Lippen aufeinander. Sein Gesicht wirkte wie versteinert. Mit der linken Hand umschloss er das kalte Metall der Klinke, verharrte für einen kurzen Moment und öffnete. Ernest? Ernest, bist du das? Ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Weg. Weg? Was meinst du mit weg? Lass das Licht aus. Aber Ernest, du bist ja völlig nass. Wo sind die Kinder? Die schlafen schon längst. Sag mal, was ist los mit dir? Ernest de Lorca sah seine Frau mit kalten Augen an. Dann hob er seinen Arm und richtete die Mündung der Waffe auf die fassungslos im Bett sitzende Frau. Aber... Ich werde dich umbringen, Lucille. Ich werde dich töten. Du willst... Liebling, was soll das? Ich komme dir zuvor. Mir zuvor? Ernest, leg die Waffe weg. Du bist ja nicht bei Verstand. Ja, das willst du mir einreden, nicht? Aber ich weiß genau, was du vorhast. Ich weiß es genau. Ernest, du machst mir Angst. Hör auf mit dem Unsinn, bitte. Habt ihr Streit? Weder Lucille noch Ernest hatten gehört, wie ihre 18-jährige Tochter das Zimmer betreten hatte. Schlaftrunken stand die zierliche junge Frau auf der Schwelle und blickte ihre Mutter fragend an. Schätzchen, was machst du denn hier? Ich hab euch so laut reden hören. Verschwinde, los, mach schon. Um dich kümmere ich mich später. Daddy, wie redest du denn mit mir? Ich hab euch beide beobachtet. Heute Abend, draußen, bei der alten Kirche. Wie ihr mit den anderen Frauen die Morde geplant habt. Bist du jetzt völlig von Sinnen? Ich hab alles gehört. Wir waren in der Kirche, um mit Mrs. Adamson und ihren Freundinnen über eine Renovierung des alten Baus zu sprechen. Über eure Ehemänner habt ihr gesprochen. Ich wusste schon lange, dass etwas mit euch nicht stimmt. Dass unsere Tochter Dinge tun kann, die nicht normal sind. Und jetzt habe ich den Beweis. Leg sofort die Waffe weg. Du bist ja verrückt. Verrückt? Dann pass mal auf, wie verrückt ich bin. Nein, nicht! Stirb, Lucille! Eine 20 Zentimeter lange Papierschere, die auf dem kleinen Nähtischchen hinter Ernest de Lorca gelegen hatte, war plötzlich wie von Geisterhand bewegt durch die Luft geflogen und in den Nacken des völlig überraschten Mannes gefahren. Das spitze Metall zerschmetterte sein Rückgrat direkt unter dem zweiten Halswirbel. Jedweder Kraft beraubt, knickten die Beine des Mannes ein, der mit verdrehten Augen und nach Luft schnappend zu Boden fiel. War's gut so, Mutter? Ja, meine Tochter. Sehr gut sogar. Es war ganz leicht, die Schere zu bewegen. Du bist wirklich mächtig geworden, Damona. Sieh ihn dir an. Er stirbt. Dass er uns heute Abend beobachtet hat, war ein Fehler. Das hätten wir niemals zulassen dürfen. Er hätte sich auf unsere Seite stellen können. Jetzt ist er nur ein weiterer Name, den wir von unserer Liste streichen können. Damona de Lorca blickte mit großen Augen auf ihren Vater, der vor ihren Füßen sein Leben aushauchte. In diesem Augenblick wirkte sie unschuldig wie ein schutzsuchendes Kind. Sie war eine schmale Person, Brüste hatte sie kaum, ihr Gesicht zeigte eine ungesunde Blässe und ihre eingefallenen Augen wirkten trübe. Kein Mann hatte sich jemals nach ihr umgedreht und niemand wäre dem Verdacht verfallen, dass dem schmächtigen Mädchen übernatürliche Kräfte innewohnen könnten oder dass in ihr ein eiskalter Killer steckte. Wir müssen ihn wegschaffen. Und wohin? In den Garten. Bei der Eiche können wir ihn vergraben. Gute Idee. Ich hol den Teppich, darin können wir ihn einwickeln. Es war eine unheilvolle Nacht. Das Unwetter wurde stärker und der Regen fiel nun in schrägen Schleiern vom tiefschwarzen Himmel. Damona und Lucille hatten alle Mühe, die Leiche bei dem Sturm durch den Garten zu schleppen. Schwer atmend ließen sie den Teppich mit seinem grausigen Inhalt neben der Eiche auf das nasse Gras fallen und begannen sofort mit der Aushebung des Grabes. Die beiden Frauen hatten keine Zeit zu verlieren, denn sie legten keinen Wert darauf, bei ihrer makabren Arbeit beobachtet zu werden. Immer tiefer gruben sie das Loch, während die ausladenden Äste der mächtigen Eiche bei jedem Aufflackern der Blitze bizarre Schatten auf die unheimliche Szenerie warfen. Und dann geschah es. Ah! Was ist? Hinter dir! Lucille de Lorca wandte sich um. Aus den dichten Regenschleiern löste sich eine in einen Morgenmantel gekleidete Frauengestalt, die ungläubig auf den am Boden liegenden Teppich starrte. Es handelte sich um Teresa de Lorca, Damonas Zwillingsschwester. Verdammte Scheiße, die hat uns gerade noch gefehlt. Was schleichst du hier herum? Warum liegst du nicht im Bett? Was vergrabt ihr da? Das geht dich nichts an. Geh wieder in dein Zimmer. Du hast hier nichts zu suchen. Ich will wissen, was ihr da vergrabt. Du gehst jetzt ins Haus. Nein, ich... Der Teppich war beim Aufschlag auf die nasse Erde ein kleines Stück aufgerollt und gab den Blick frei auf eine Männerhand, an deren Gelenk eine goldene Armbanduhr schimmerte. Teresa kannte die Uhr nur zu gut. Sie hatte sie ihrem Vater vor ein paar Monaten zum Geburtstag geschenkt. Vater? Das ist Vater! Er hatte einen Unfall. Was ist passiert? Warum kriegt er keine richtige Beerdigung? Wir erklären dir alles später. Ihr habt ihn umgebracht. Kind, du hast einen Schock. Ihr habt ihn umgebracht, ihr Mörder! Nun beruhige dich doch. Sie ist ohnmächtig geworden. Mach du hier weiter. Ich bringe sie ins Haus und warte, bis sie wach wird. Und wenn sie Schwierigkeiten macht? Dann werden wir heute Nacht noch ein Loch graben müssen. Damona hatte das Wasser der Dusche auf eine angenehme, lauwarme Temperatur eingestellt und ihre Schwester in die kleine Kabine gehievt. Die Wasserstrahlen prasselten der Schwarzhaarigen ins Gesicht. Langsam erwachte sie aus ihrer Bewusstlosigkeit. Na, fühlst du dich besser? Mörderin. Aber, Schwesterherz. Ich habe nie verstanden, warum du von dem Versager so viel gehalten hast. Er war unser Vater, du Scheusal. Er hat sich gegen mich gestellt. Und wer sich gegen mich stellt, stirbt. Bestien. Aber wer zu mir hält, der wird reich belohnt. Die Welt wird sich schon bald ändern. Es dauert nicht mehr lange und ich werde über weite Teile unseres Planeten herrschen. Macht, ewige Schönheit und das unendliche Leben. Das alles kannst auch du haben. Entscheide dich für mich und ich werde mit dir alles teilen. Verschwinde, du Tier! Die Vorzüge der Erde und der Hölle, sie können dir zu Füßen liegen. Du brauchst nur zuzugreifen, Schwester. Komm, schließe dich mir an. Lieber verrotte ich neben Daddy in der Erde. Ganz wie du willst. Ich lasse dir 2 Tage, bis dahin kannst du es dir noch überlegen. Und wenn ich dann immer noch nicht will, was machst du dann? Willst du mich auch umbringen, die Dad? Schau genau her. Damona de Lorca nahm eine starre Haltung ein. Die Konturen ihres Gesichts schienen zu zerfließen. Ihre Augen schwollen auf die doppelte Größe an. Aus ihrer Stirn wuchsen 2 kleine, leicht gebogene Hörner. Und ihr Kopf ähnelte plötzlich dem eines Ziegenbocks. Es war die Fratze des Teufels, die sich über das Antlitz des Mädchens gelegt hatte. Teresa begann gerade an ihrem Verstand zu zweifeln, als das, was nun geschah, sie endgültig an den Rand des Irrsinns trieb. Aus dem über ihr befestigten Duschkopf rann plötzlich kein Wasser mehr. Die nadelfeinen Strahlen waren rot, rot wie Blut, das sich über ihren vor Angst zitternden Körper ergoss. Was ist das? Was ist das? Es ist Satan, Teresa! Ja! Satan! Und er wohnt in meinem Körper, das ist Teresa! Ah! Ah! Ah! Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Montag, 9.50 Uhr, Scotland Yard, London. Ja? Guten Morgen, Sir James. Sie sind spät, John. Verzeihung. Darf ich mir eine Tasse nehmen? Ist Ihre Sekretärin immer noch weg? Die gute Glenda kommt erst in 2 Wochen aus Amerika zurück. 2 Wochen? Keine Sorge, ich werde nicht jeden Tag bei Ihnen Kaffee schnorren. Das will ich Ihnen aber auch geraten haben. Am Wochenende zum Beispiel komme ich garantiert nicht vorbei. Jetzt nehmen Sie sich schon endlich den verfluchten Kaffee. Macht Ihr Magen wieder Probleme? Mein Magen? Wieso? Na, weil Sie heute so ausgesprochen zuvorkommend sind. Lassen Sie Ihre vorwitzige Art und setzen Sie sich. Zu Befehl. Haben Sie schon mal was von dem Damona-Orden gehört? Vom Hörensagen. Ich dachte, er wäre nur ein Gerücht. Nein, der Orden existiert. Und ich möchte, dass Sie ihn beobachten und gegebenenfalls zerschlagen. Oh. Was wissen Sie über den Orden? Ich möchte Ihnen nicht verhehlen, dass ich persönlich in die Sache involviert bin. Ich verstehe. Ein Cousin von mir wollte sich von seiner Frau scheiden lassen. Nicht, weil die beiden sich nicht mehr verstanden hätten, nein. Er hat mich vorgestern angerufen. Der Grund war ein anderer. Er hatte Angst. Angst? Ja, Angst um sein Leben. Seine Frau war seinen Aussagen nach dem Damona-Kult beigetreten. Innerhalb weniger Tage muss sie sich stark verändert haben. Was genau passiert ist, konnte er mir nicht sagen. Aber er hat mir eine Liste mit Namen von 8 weiteren Männern gemailt, die ebenfalls schlechte Erfahrungen mit dem Orden gemacht haben. Soll ich mit Ihrem Cousin mal reden? Das ist leider nicht mehr möglich. Er ist gestern Nacht überfahren worden. Oh, das ist allerdings... Prüfen Sie die Namen auf der Liste. Finden Sie heraus, ob etwas mit dem Orden nicht stimmt. Darf ich Jane Collins mit in die Ermittlungen einschalten? Die Detektivin? Ist sie wieder zurück? Seit gestern, ja. Deshalb die Verspätung. Aber Sir... Ja, schon gut. Weihen Sie sie ein. Und, John? Ja? Bitte arbeiten Sie diskret. Verlassen Sie sich auf mich, Sir James. Ich gab Jane Collins telefonisch die Namen auf der Liste durch und verabredete mich mit ihr um 12 in einem kleinen französischen Café in Covent Garden. Die blondhaarige Detektivin, mit der ich weitaus mehr teilte als nur die Leidenschaft, Dämonen das Licht auszublasen, war als Privatperson nicht so eng an Vorschriften gebunden wie ich und hatte schon bei vielen Recherchen ein goldenes Händchen bewiesen. Ich war gespannt darauf, was sie in der Zwischenzeit herausgefunden hatte. John, hier! Hi, Schatz. Na, Muskelkater? Muskelkater? Wovon denn? Na, von letzter Nacht. Wieso? War was? Schuft. Ich lasse deinen Espresso sofort wieder zurückgehen. Oh, der ist für mich? Mhm, da staunst du was. Ich bin viel zu gut zu dir. Tusche. Und, hast du was Neues? Ja. Dieser Damona-Kult ist kein offizieller Verein. Und zuerst dachte ich, es würde diesen Orden gar nicht geben. Und dann? Nun, es ist ja in Ordnung, wenn jemand von einer Sache noch nie etwas gehört haben will. Aber fast alle Männer auf deiner Liste pflegten recht schnell und außerdem noch ziemlich unhöflich, den Hörer wieder auf die Gabel zu legen. Oh. Ja, genau. Sie hatten Angst, John. Todesangst. Woher weißt du das? Glaube mir. Inzwischen erkenne ich an einer Stimme, warum jemand lügt. Außerdem habe ich Freunde bei einer Anlaufstelle für Sektenaussteiger und so. Denen ist der Name Damona schon lange ein Begriff. Offensichtlich handelt es sich um eine Art Exklusivclub für Frauen. Damona ist die Anführerin. Sie soll mit ziemlich radikalen Mitteln für das weibliche Geschlecht kämpfen. Männer werden in dem Orden höchstens als Sklaven geduldet. Es gibt also Aussteiger? Eben nicht. Zumindest keine lebendigen. Ach komm. Ja, da staunst du was. Warum weiß Scotland Yard noch nichts davon? Wie gesagt, es ist unglaublich schwer, an die Mitglieder heranzukommen. Du sagtest vorhin, fast alle auf der Liste wären so unfreundlich gewesen. Ja, zwei Männer waren es gar nicht aufzutreiben. Hier, Victor Liddell und Jeff Adamson. Beide sind seit mehreren Tagen nicht zur Arbeit erschienen. Hast du es bei ihnen zu Hause probiert? Bist du verrückt? Doch nicht ohne Absprache mit dir. Sehr gut. Wie sieht dein Zeitplan aus? Kannst du dich da reinhängen? Wenn Paul wieder die Spesen übernimmt. Okay. Ich schlage vor, du übernimmst Liddell und ich werde den Adamsons einen Besuch abstatten. Abgemacht. Wo kann ich dich erreichen? Sagen wir heute Abend um 6 bei mir im Büro? Ja, das müsste reichen. Ich rufe dich an. Und pass auf dich auf, Jane. Keiner von uns weiß, wie gefährlich dieser Orden ist. Hey, keine Sorge, großer Geisterjäger. Mir wird schon nichts passieren. Mrs. Liddell? Ja? Mein Name ist Jane Collins. Ich bin Privatdetektivin. Darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Mit mir? Es geht um Ihren Mann. Aber was ist mit Victor? Er war Zeuge bei einem Unfall. Und da sich beide Parteien nicht einigen können, hat man mich beauftragt, in dem Fall zu vermitteln. Mein Mann ist nicht da. Oh, wann kommt er denn wieder? Ich weiß nicht, das kann dauern. Guten Tag. Bitte warten Sie. Wo kann ich ihn finden? Er ist geschäftlich unterwegs. Geschäftlich? Ja, irgendwo im Nahen Osten. Tatsächlich? Und wo genau? In der Wüste. Da gibt es nicht mal ein Telefon. Tja, so ein Pech für mich. Und dann werde ich mich wohl mit dem Vorgesetzten Ihres Gatten in Verbindung setzen müssen. Mit seinem Vorgesetzten? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mrs. Liddell. Ja, also, der kann Ihnen auch nicht weiterhelfen. Und wieso nicht? Weil, das ist... Sie sind zusammen weggefahren. Umso besser. Chefs sind immer erreichbar. Bestimmt hat man in der Firma eine Handynummer. Handynummer? Wie dumm von mir. Wissen Sie, mein Mann hat ja auch so ein Ding. Erst letzte Woche hat er es gekauft. Ich vergesse immer, dass er jetzt überall erreichbar ist. Ja. Was Sie nicht sagen. Na, kommen Sie doch rein. Ich habe die Nummer auf einem Zettel. Hier vorne in der Küche. Treten Sie näher. Ja. Ein schönes kleines Haus haben Sie. Hier, Mrs. Collins. Kommen Sie. Vielen Dank, Mrs. Liddell. Jane Collins erstarrte. Was sie in der Küche zu Gesicht bekam, ließ ihr Herz einen Schlag überspringen. Neben dem Waschbecken hockte, zusammengekrümmt in einer Blutlache, der leblose Körper von Victor Liddell. Sein Schädel war in zwei Hälften gespalten. Entsetzt hielt sich Jane beide Hände vor den Mund und drehte sich um. Eve Liddell versperrte ihr den Weg. In ihren Händen hielt sie fest umklammert eine Axt. Ja, Mrs. Collins, ich habe ihn umgebracht. Was wollen Sie mit der Axt? Ich werde jeden vernichten, der versucht, sich zwischen mich und Damona zu stellen. Damona? Und auch sie werde ich nicht verschonen. Niemand wird Damona aufhalten. Nein, warten Sie. Ich habe Sie belogen. Ich will Damona dienen. Sie versuchen nur, sich zu retten. Nein! Die Sache mit Ihrem Mann habe ich erfunden. Es gibt keinen Verkehrsunfall. Ich wollte nur mit Ihnen in Kontakt treten, sehen, ob Sie zum Orden gehören. Sie wollen Damona dienen? Sie ist die Erlöserin. Sie wird uns Frauen befreien, nicht wahr? Vielleicht. Es war so schwer, euch zu finden. Ich träume schon seit Jahren davon, Damona zu treffen. Bitte, wo wohnt sie? Warum sollte ich Ihnen trauen? Ich mache alles, was du willst. Nur bring mich zu Damona, bitte. Du hast es ja sehr eilig. Ich will sie endlich kennenlernen. Ich sehne mich nach ihr. Mir ging es damals genauso. Vielleicht ist dies ja wirklich der Anfang, von dem Damona gesprochen hat. Der Anfang? Der Beginn des Wandels. Die große Veränderung. Okay. Ich werde dich zu ihr bringen. Sie soll entscheiden, ob du zu uns gehören wirst. Ich werde dich nicht enttäuschen. Jane Collins atmete auf. Sie hatte ihre Rolle gut gespielt. Nicht nur, dass Eve Liddell die Axt sinken ließ, nein, schon bald würde sie sie zu Damona führen. Jane war sich der Gefahr, in die sie sich begab, durchaus bewusst. Aber die Möglichkeit, Damona das Handwerk legen zu können und somit weitere Morde zu verhindern, war einfach zu verlockend. Nur wenige Minuten später fuhren die beiden Frauen mit Victor Liddells Mercedes los und Jane Collins ihrem ungewissen Schicksal entgegen. Die Wohnung von Jeff Adamson lag nicht weit von der Themse entfernt, in einem Viertel, das noch aus der Nachkriegszeit stammte. Ich parkte meinen Bentley vor dem Haus, an dem gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Die komplette Fassade war von einem hohen Gerüst verdeckt. Die Eingangstür stand offen. Ich betrat das Gebäude und stieg eine alte Steintreppe bis zur zweiten Etage hoch. Dort fand ich den Namen Adamson an einer verglasten Wohnungstür. Eine rothaarige, circa 40 Jahre alte Frau öffnete mir und blickte mich mit einem seltsam feindlichen Blick an. Mrs. Adamson? Nein, Mrs. Adamson ist krank. Was wollen Sie von ihr? Scotland Yard, ich bin auf der Suche nach Mr. Adamson. Tja, ich weiß nicht. Mrs. Adamson fühlt sich nicht wohl. Wird Ihr Besuch lange dauern? Nur ein paar Minuten. Dann bitte. Vielen Dank. Gwen? Hier ist jemand von Scotland Yard. Ach du liebe Zeit, was hat er denn nun schon wieder angestellt? Wer hat was angestellt? Na, mein Mann. Deshalb sind Sie doch wohl hier, oder? Dann sind Sie Mrs. Adamson. Ja. Mein Name ist John Sinclair. Uns liegt eine Vermisstenmeldung vor. Ich gehe dann besser. Du weißt ja Bescheid, nicht wahr, Gwen? Ja, Lucille. Bis später. Mr. Sinclair, ich weiß ja nicht, wer meinen Mann vermissen könnte, aber der Nichtsnutz wohnt zurzeit in einer Absteige in Soho. Hier, seine Adresse steht auf dieser Karte. Danke. Ein interessantes Amulett tragen Sie da um den Hals. Ein Geschenk. Und was bedeutet das D darauf? Keine Ahnung. Sind Sie wegen Jeff hier oder wegen meines Anhängers, Mr. Sinclair? Gehören Sie schon lange dem Damona-Kult an? Woher? Das D steht doch für Damona, oder? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Bitte. Hören Sie mir zu, dieser Orden ist gefährlich. Verlassen Sie auf der Stelle meine Wohnung. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Helfen Sie sich lieber selbst und jetzt raus hier. Ich beuge mich natürlich Ihrem Wunsch, Mrs. Adamson. Aber falls Sie eines Tages aus irgendeinem Grund Beistand suchen, hier ist meine Karte. Die kannst du dir sonst wohin stecken, Sinclair. Es hatte keinen Zweck. Wortlos wandte ich mich ab und verließ die Wohnung. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Wenn alle Mitglieder des Damona-Kults so entschlossen reagierten, dann würde es ausgesprochen schwer werden, die Zentrale der Sekte zu lokalisieren. Lucille, das war offensichtlich der Vorname der Rothaarigen. Ich beschloss, von meinem Wagen aus Jane anzurufen. Vielleicht hatte sie ja mehr erfahren. Gerade trat ich auf die Straße, als einer der Bauarbeiter mir etwas zurief. Gehen Sie zur Seite, Mann! Was? Ah! Es war ein purer Reflex, der mir das Leben rettete. Ein Bottich mit angehärtetem Beton schlug mit einer ungeheuren Wucht genau dort auf, wo ich noch vor dem Bruchteil einer Sekunde gestanden hatte. Hart prallte ich auf das Pflaster, rollte mich ab und zog in der Bewegung meine Beretta. Durch den aufgewirbelten Staub sah ich einen alten Morris auf der gegenüberliegenden Straßenseite, vor dem eine rothaarige Frau stand und kalt lächelte. Noch bevor ich etwas unternehmen konnte, tauchte sie in den Wagen und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Keuchend kam ich wieder auf die Beine. Verdammt nochmal! Sir! Mir geht's gut, nichts weiter passiert. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Vergessen Sie's. Der Bottich hätte gar nicht runterfallen dürfen. Ich selbst habe ihn festgemacht. Lassen Sie es gut sein, Mann. Als hätte eine Geisterhand den verdammten Zuber bewegt. Was haben Sie da gesagt? Wie soll ich sagen? Der Bottich hat sich wie von alleine bewegt. Als hätte ihm jemand gesagt, er solle sich auf sie stürzen. Ich verstehe das alles wirklich nicht. In diesem Moment wurde mir klar, dass meine Probleme größer waren, als ich zuerst vermutet hatte. Viel größer sogar. Montag, 17.30 Uhr, Green Village. Die Fahrt hatte eine knappe Stunde gedauert und führte die beiden Frauen in einen kleinen, verschlafen anmutenden Vorort der Metropole. Obwohl Jane Collins immer geglaubt hatte, ihre Heimatstadt mit den vielen Außenbezirken ganz gut zu kennen, war ihr dieses von einem Mischwald umgebene Dorf völlig unbekannt. In einiger Entfernung sah sie die Überreste einer verfallenen Kirche. Ansonsten deuteten nur die sporadisch am Straßenrand auftauchenden Häuschen auf menschliches Leben in dieser Wildnis hin. Eve Liddell bog den Wagen ihres Mannes in eine kleine Seitenstraße und parkte ihn vor einem Gebäude, das von einem überwucherten Garten umrahmt wurde. Das Haus wirkte gespenstisch ruhig, so als wäre es von der Zeit vergessen worden. Die Frauen stiegen aus und liefen zur Eingangstür. Janes Herz schlug schneller. Sie stand nun sprichwörtlich vor der Höhle des Löwen. Nervös? Ja, ein wenig schon. Keine Angst. Wenn du wirklich aus innerster Überzeugung hierher gekommen bist, wird Damona das erkennen. Sie kann in Menschen hineinsehen, weißt du? Na, dann bin ich ja beruhigt. Hallo, Theresa. Dies hier ist Jane. Bring sie in den Warteraum. Ja, Eve. Ich werde inzwischen deine Mutter holen. Komm, Jane. Kennen Sie Damona gut? Ich bin ihre Schwester. Ihre Schwester? Sie hätten niemals hierher kommen dürfen. Warum? Damona ist mit dem Satan im Bunde. Fliehen Sie, solange Sie noch können. Ich will gar nicht fliehen. Ich will zu Damona. Sie ahnen ja gar nicht, was für eine teuflische Frau sie ist. Wieso reden Sie so über sie? Sie will uns Frauen doch zu neuer Blüte führen. Sie Närrin. Sie wissen überhaupt nicht, um was es sich bei allem hier handelt, oder? Damona wird es mir erklären. Damona wird sie zur Mörderin machen, wie die anderen. Und schon bald ist der Tag, an dem... Halt den Mund, Theresa! Verschwinde! Auf dein Zimmer! Ja, Mutter. Verzeihen Sie mir. Theresa weiß nicht, wann sie den Mund zu halten hat. Sie kann ruhig reden. Nichts kann meine Gefühle für Damona ändern. Mein Name ist Lucille de Lorca. Ich bin die Mutter von Damona und treffe die Vorauswahl. Eve erzählte mir, dass Sie die geeigneten Anlagen mitbringen. Ich würde alles tun, um dem Orden beitreten zu können. Ach ja? Und warum? Warum? Weil... Ich bin eine Frau. Wegen Frauen wurden Kriege entfesselt und auch wieder beendet. Wir haben Könige und Kaiser gestürzt. Wir bringen das Leben zur Welt und brauchen dafür heutzutage nicht einmal mehr einen Mann. Wir sind die wahren Herrscher auf diesem Planeten. Es wird Zeit, dass die Männer dies endlich begreifen. Sie sollen dafür bluten, dass sie uns Jahrtausende lang unterjocht haben. Oh, schon gut, schon gut. Geben Sie mir Ihre Handtasche. Hier. Eine Waffe? Wie ich Eve bereits sagte, ich bin Privatdetektivin. Verheiratet? Nein. Ich glaube, Eve hat das Richtige getan. Wir werden dich in den Orden aufnehmen, Schwester. Komm, ich will dich Damona vorstellen. Damona ist hier? Direkt nebenan, hinter dieser Tür. Damona? Ja? Das ist sie, Jane Collins. Damona, es ist mir eine Ehre. Sprich kein Wort. Ich will in deine Augen sehen. Ja, so ist es gut. Öffne deinen Geist. Jane Collins hielt den Atem an. Sie hatte den Eindruck, als würde sich der Blick Damonas in ihr Gehirn brennen. Ein Kribbeln durchzog ihre Adern. Plötzlich hatte sie das Gefühl, nicht mehr sie selbst zu sein, als würde ein anderer, ein böser Geist Besitz von ihr ergreifen. Bist du bereit, Satan zu empfangen, Jane Collins? Ja, ich bin bereit. Dann gib ihr das Zeichen, Mutter. Die Detektivin spürte, wie Lucille ihr etwas von hinten um den Hals legte. Es war eine Plakette, die ihr zuvor schon bei Eve Liddell aufgefallen war. Ein lederartiges Gebilde, das mit einem großen D verziert war. Plötzlich ergriff ein nie gekanntes Gefühl der Euphorie von Janes Körperbesitz. Eine dunkle Macht strömte auf sie ein und tötete den letzten noch vorhandenen Rest Widerstand in ihr. Du willst mein sein? Ja, Damona. Du willst dem Orden bedingungslos dienen? Ja. Dann zeige dich meiner würdig. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich werde tun, was du verlangst. Ein Mann bedroht unsere Sache. Er ist heute bei einer unserer Schwestern aufgetaucht und hat Fragen gestellt. Wie heißt er? Sein Name ist John Sinclair. Was soll ich mit ihm machen? Töte ihn. Ja, Damona. Das werde ich. Nach meiner unheimlichen Begegnung mit dem Betonbottich fuhr ich zurück zum Yard und erstattete Sir Paul Bericht. Dann setzte ich mich in mein Büro und wartete auf Janes Rückruf. Doch der vereinbarte Zeitpunkt kam und ging wieder, ohne dass etwas geschah. Seltsam. Es war überhaupt nicht Janes Art, mich zu versetzen. Entweder sie war einer ganz heißen Sache auf der Spur, oder sie war in Gefahr. Draußen wurde es schon dunkel, und nach einer weiteren Stunde hielt mich nichts mehr an meinem Platz. Mit meinem Bentley fuhr ich zu den Liddells. Janes Lancia parkte vor dem Haus. Das Parkticket war schon seit Stunden abgelaufen. Als auf mein Klingeln keine Reaktion kam, öffnete ich die Tür mit einem Dietrich. Ich durchsuchte Zimmer für Zimmer und fand schließlich die entsetzlich zugerichtete Leiche von Victor Liddell in der Küche. In mir bimmelten sämtliche Alarmglocken. Ich setzte mich sofort mit Sir Paul in Verbindung und der mobilisierte alle zur Verfügung stehenden Kräfte. Jeder Streifenpolizist in London war angewiesen, nach Jane Collins Ausschau zu halten. Ich machte mir schreckliche Sorgen um meine Freundin. Und obwohl ich am liebsten die ganze Stadt zu Fuß abgelaufen wäre, gebot mir mein Verstand, nach Hause zu fahren, um das Telefon zu hüten. Es war schon nach 22 Uhr, als ich mit meinem Bentley die Rampe zur Tiefgarage runterrollte. Vielleicht hatte ich ja Glück und in meiner Wohnung wartete eine alles klärende Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf, als ich den Wagen abschloss und die schlecht ausgeleuchtete Garage Richtung Fahrstuhl durchschritt. Plötzlich hielt ich inne. Ich hatte etwas gehört. Ein Geräusch, das nicht zu dem monotonen Brummen der Neonröhren passte. Da war es wieder. Entweder lauschte ich einer herumstreunenden Ratte, oder ich war nicht alleine in der Garage. Hallo? Ist da wer? Hallo? Die Kugel hatte meine Hüfte gestreift. Sofort ließ ich mich auf den Boden fallen, rollte mich hinter einen Volvo und zog die Bretter. Dann hielt ich den Atem an und blieb völlig bewegungslos im Schutz des Schattens hocken. Die Wunde an meiner Seite brannte wie Feuer, doch ich ignorierte den Schmerz und wartete darauf, dass der Gegner aus seinem Versteck kam. Und dann hörte ich die Schritte. Neben dem Bentley tauchte ein Schatten auf. Schemenhaft erkannte ich eine Person, die unsicher meine Leiche zu suchen schien. Dann bewegte sich die Gestalt in meine Richtung. Ich ließ sie einige Yards an mich herankommen, dann sprang ich aus dem Schatten auf meinen Gegner zu. Lass die Waffe fallen! Runter mit der Waffe! Ich mach dich fertig, Sinclair! Jane! Stirb, du Schwein! Hör auf, bist du wahnsinnig geworden! Jane, komm zu dir! Jane war kaum zu bändigen. Mir blieb keine andere Wahl. Ich knallte ihren linken Arm gegen die Stoßstange eines parkenden Wagens, riss meine Hand los und rammte ihr die Faust direkt auf den Nasenflügel. Es war ein Bilderbuchtreffer. Mit verdrehten Augen brach die Detektivin zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden durchgeschnitten hatte. Ich weiß, es klingt verrückt, aber meine erste Sorge galt ihrer Nase. Ich hatte sie nicht gebrochen. Zum Glück. Wer weiß, ob sie mir das jemals verziehen hätte. Sokos Apartment lag direkt neben meinem. Der Chinese kurierte noch eine schwere Gehirnerschütterung aus, die er sich bei unserem letzten Fall auf einem verfluchten Rummelplatz zugezogen hatte. Als er mir die Tür öffnete, war sein Gesicht schon blass. Doch als er dann auch noch Jane über meiner Schulter hängen und meine blutende Hüfte sah, wurde es kreidebleich. Verdammt, John! Ja? Was ist denn mit dir wieder passiert? Klär ich dir sofort. Hilf mir mal schnell. Ja, komm. Ich kann sie nicht mehr halten. Da, auf das Sofa. Ja, gut. Und los. Sag mir nicht, das alles hat was mit letzter Nacht zu tun. Letzte Nacht? Waren wir denn so laut? Jetzt setz dich erstmal hin. Wer hat dich angeschossen? Tja, Zuko. Wie es aussieht, ist Jane von einem Dämon besessen. Von einem Dämon? Ja. Okay, eins nach dem anderen. Ich verbinde erstmal deine Wunde, dann erzählst du mir alles. Und zwar von Anfang an. Will Purdy war ein aufgeweckter junger Mann. Sein Studium der Kommunikationstechnik hatte er in Rekordzeit abgeschlossen. Gleich mehrere Angebote von Soft- und Hardwarefirmen lagen ihm vor. Eigentlich sah die Zukunft für den 22-Jährigen ausgesprochen gut aus. Trotzdem war er alles andere als glücklich. Ständig kreisten seine Gedanken um seine Freundin, die sich seit fast einem Monat nicht mehr bei ihm gemeldet hatte. Will konnte nur vermuten, dass dies mit den häuslichen Verhältnissen seiner Geliebten zu tun hatte. Nie sprach sie über ihre Familie und besuchen durfte er sie bei ihr zu Hause auch nicht. Aber das sollte sich heute ändern. Purdy wollte endlich wissen, was mit seiner Freundin los war. Er zog sich seinen besten Anzug an, kaufte Blumen für die Mutter und fuhr los. Es war am frühen Nachmittag, als er das Haus erreichte. Da er keine Klingel fand, klopfte er an die Tür, trat einen Schritt zurück und setzte sein Sonntagslächeln auf. Ja? Mrs. DeLorca? Mein Name ist Will Purdy. Ich bin der Freund von Theresa. Vielleicht hat Ihnen Ihre Tochter schon von mir erzählt. Ach, Will Purdy. Natürlich. Theresa redet ununterbrochen von Ihnen. Kommen Sie herein. Oh, ja, danke. Hier, bitte, für Sie. Aber Mr. Purdy, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, bitte, keine Ursache. Ich wollte Sie schon lange mal kennenlernen, aber Theresa schämt sich ein wenig, weil ich mich um den Garten nicht kümmere. Sie glaubt, ich würde Sie vergraulen. Nicht doch, Mrs. DeLorca, ich mag's wild. Sie mögen es wild? Na, Sie sind mir ja einer. Ist Theresa denn da? Ich habe schon so lange nichts mehr von ihr gehört. Ach, es geht ihr nicht gut. Theresas Vater, mein Mann, er ist gestorben. Theresa leidet sehr darunter. Oh, das... Mein Beileid. Danke, Mr. Purdy. Ich bin sicher, Theresa freut sich über Ihren Besuch. Sie ist auf Ihrem Zimmer. Ich bringe Sie hoch. Danke, Mrs. DeLorca. Wissen Sie, es ist schon ein komisches Gefühl, so einfach bei fremden Leuten reinzuplatzen. Ich hatte ein bisschen Bammel davor. Aber das brauchen Sie doch nicht. Dass Sie uns besuchen, ist wahrscheinlich das Beste, was uns passieren konnte. Sind Sie eigentlich alleine gekommen? Warum fragen Sie? Weil es anfängt zu regnen. Nicht, dass Freunde von Ihnen draußen warten müssen. Ach so, nein. Ich bin alleine. Sehr aufmerksam von Ihnen. Theresa? Ja? Du hast Besuch. Dein Freund Will ist gekommen. Will? Will! Theresa! Ich hab dich vermisst, Theresa. Ich lasse euch beiden dann mal lieber alleine. Komm rein, Will, bitte. Schnell! Meine Güte, Theresa! Du bist so bleich. Oh, Will. Mein lieber Will. Warum bist du nur gekommen? Ich dachte, du freust dich. Natürlich freue ich mich. Aber es geschehen schreckliche Dinge in diesem Haus. Was denn? Deine Mutter ist doch ganz nett. Siehst du die Eiche da unten am Zaun? Ja. Da unten haben sie meinen Vater verscharrt. Theresa, was redest du nur? Sie sind grausam, Will. Man sieht es ihnen nicht an, bis es zu spät ist. Du meinst, deine Mutter hat deinen Vater... Du musst gehen, Will. Sonst bist du auch noch dran. Heute Nacht wird es passieren. Was wird passieren? Meine Mutter und meine Schwester führen eine Sekte an. Um Mitternacht wollen sie mich opfern, weil ich ihrer Gemeinschaft nicht beitreten will. Und wenn du nicht verschwindest, werden sie dich auch töten. Ich habe eher den Eindruck, dass du dringend mal hier raus musst. Sie würden uns nicht gehen lassen. Bitte, Will, flieh, bevor es zu spät ist. Nicht ohne dich. Oh, so glaub mir doch, du bist in größter Gefahr. Und dann soll ich dich hier alleine zurücklassen? Benachrichtige die Polizei. Versuche zu retten, was noch zu retten ist. Beeil dich, bitte. Also gut, ich werde gehen. Aber in wenigen Stunden bin ich wieder da. Und zwar nicht alleine. Gut, hol die Polizei und viel Glück, Will. Viel Glück für uns beide. Ich gehe jetzt. Niemand auf dem Flur. Mach die Tür hinter mir zu. Ja, sei vorsichtig. Will Purdy schlich vorsichtig die Treppen hinunter. Er wusste nicht, was er von den Warnungen Theresas halten sollte. Vermutlich war alles nur ein Missverständnis. Aber falls nicht? Was, wenn Mrs. DeLorca ihm tatsächlich nur die nette Mutter vorgegaukelt hatte? Was, wenn Theresas Vater wirklich neben der Eiche begraben lag? Theresa war bisher immer ehrlich zu ihm gewesen. Sie war nicht der Typ, der sich solche Geschichten aus den Fingern sog. Will entschloss sich, mit einigen Freunden wiederzukommen, um Theresa hier rauszuholen. Behutsam ging er auf die Eingangstür zu und legte seine Rechte auf die Klinke. Langsam öffnete er die Tür. Sie wollen uns schon wieder verlassen? Haben Sie mich erschreckt? Oh, das tut mir leid. Bitte schließen Sie die Tür wieder. Ich möchte Ihnen gerne noch meine zweite Tochter vorstellen. Nein, danke. Ich muss jetzt wirklich gehen. Eine unsichtbare Kraft hatte Will die Tür aus der Hand gerissen und hart ins Schloss krachen lassen. Ungläubig starrte er auf seine Finger, die eben noch den Türgriff umklammert hielten. Was war das? Das war meine Tochter. Sie hat übermenschliche Kräfte. Und sie will nicht, dass sie gehen. Wie Sie sehen, liegt es an Ihnen, ob Sie hier jemals lebend wieder rauskommen, Mr. Purdy. Sind Sie wahnsinnig? Ich gehe. Und zwar auf der Schnelle. Nachdem Zuko meine Geschichte gehört hatte, goss er uns erstmal einen Whisky ein. Jane lag immer noch auf der Couch. Sie atmete flach, aber regelmäßig. Zuko schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Du hast aber einen ganz schönen Schlag, Mann. Mir blieb leider keine andere Wahl. Was trägt Jane denn da um den Hals? Zeig mal. Ein Amulett? Ob das D für Damona steht? Mit Sicherheit. Mach es ihr ab und leg es auf den Tisch. Was hast du vor? Mal sehen, wie mein Kreuz darauf reagiert. Gute Idee. Aber pass auf, John. Ganz langsam. Was ist? Das Kreuz. Es wird warm, wenn es in die Nähe des Amuletts kommt. Oh, dann ist der Anhänger bestimmt eine Art Verbindungsglied zwischen Jane und Damona. Daran habe ich auch gerade gedacht. Wenn mein Kreuz die Plakette berührt, wird sie wahrscheinlich zerstört. Und Jane ist wieder normal? Hoffentlich. Ein Versuch ist es wert. Sei vorsichtig, John. Man kann nie wissen, was passiert, wenn weiß- und schwarzmagische Gegenstände sich berühren. Ja, natürlich. Ich bin ganz ruhig, Zuko. Ganz... Ah! Vorsicht! Mein Arm! Mit einem irrsinnigen Schrei war Jane vom Sofa gesprungen und griff mich an. Zuko reagierte sofort und umklammerte die Detektivin von hinten. Jane wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den eisernen Griff des Chinesen. Ich mach euch an! Ihr Schweine! Ich kratz euch die Augen aus! Mach schnell, John! Ich kann sie nicht mehr lange halten! Noch bevor Zuko seine Worte ganz ausgesprochen hatte, presste ich das Kreuz auf das D und beschwor damit die Hölle herauf. Dort, wo Kreuz und Amulett einander berührten, zuckten Blitze durch den Raum. Ich wurde zurückgeschleudert und landete unsanft auf dem Teppich. Dicker Rauch quoll aus dem Anhänger. Rauch, aus dem sich Fratzen und Klauen formten, die nach mir griffen und vor meinem Gesicht wieder zerfaserten. Und dann, ebenso schnell wie der Spuk begonnen hatte, war alles wieder vorbei. Der Qualm und die Geisterwesen waren mit einem Mal verschwunden. Zurück blieb nur das Kreuz, das nun regungslos auf dem Tisch lag. Alles klar, John? Bei mir schon. Was ist mit Jane? Ich bin wieder okay. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Daran, dass ich euch unbedingt töten wollte. Dann kannst du dich an alles erinnern? Ja, John. Es war schrecklich. Ich wollte nicht auf dich schießen, wirklich. Aber ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es war nicht deine Schuld, sondern Damonas. Weißt du, wo wir sie finden? Moment, ich muss mich mal eben wieder sortieren. Ja, ich kann euch hinbringen. Aber sie haben etwas vor. Sie wollen... Oh nein. Was ist? Sie wollen heute Nacht ein Menschenopfer bringen. Um Mitternacht. Das ist in 30 Minuten. Okay, Jane, wir fahren sofort los. Die Einzelheiten kannst du uns dann auf der Fahrt erzählen. Hoffentlich sind wir nicht schon zu spät. Etwa 20 in weiße Kutten gekleidete Frauen schritten stumm und mit hochgehaltenen Fackeln auf die verfallene Kirche zu. Es war eine unheimliche Prozession. Im Lichte der Flammen tanzten die Schatten der Frauen wie aufgeschreckte Geister über den Boden. Dann hatte die Gruppe das Portal erreicht. Nacheinander verschwanden die Frauen in der Kirche. Ihnen bot sich ein schauderhafter Anblick. Sämtliche Kreuze hingen verkehrt herum und an den Wänden befanden sich mit Tierblut gemalte Symbole. Die Kirche war entweiht worden. Dort, wo einst der Altar gestanden hatte, lagen Teresa und Will, gefesselt auf einer schwarzen, mit einem großen Pentagramm verzierten Samtdecke. Wills Kopf blutete, ein Zeichen dafür, dass er sich gewehrt hatte. Damona und ihre Mutter standen hoch aufgerichtet vor den beiden Opfern. Die Ankömmlinge verneigten sich. Ehrfurchtsvoll waren ihre Blicke auf Damona gerichtet. Die Gefangenen beachtete niemand. Will Purdy drehte seinen Kopf und sah Teresa angsterfüllt an. Sie werden uns töten, nicht wahr? Ja, Will. Siehst du die 7 Dolche da vorne auf dem Tisch neben meiner Mutter? Die sind für uns. 7 Dolche? Es gibt 7 Erzengel. Und zu den Erzengeln gibt es auch das Gegenstück, die Anti-Erzengel, wenn du willst. Das ist doch völlig verrückt. Die Dolche werden uns in Kreuzform in die Körper gestochen. Erst mir, dann dir. Das ist Wahnsinn. Das ist doch völlig krank. Ja, und es gibt nichts, was wir dagegen unternehmen können. Lasst uns beginnen. Satan wartet schon auf unsere Gabe. Ja, heißet den Herrscher der Hölle willkommen. Er wird uns Reichtum, Macht und Glück bescheren, denn wir sind seine Kinder. Es ist soweit. Kniet nieder. Unser Herr und Meister wird sich uns bald offenbaren. Ja, Satan, komm zu uns. Kehre ein in meinen Körper und zeige meinen Dienerinnen dein herrliches Antlitz. Damonas Gesicht veränderte sich. Schwefeldämpfe schlugen aus ihrem Mund, Fell wuchs auf ihren Händen und ihr Kopf nahm die Konturen eines Ziegenbockschädels an. Plötzlich bog Damona ihren Oberkörper zurück. Er ist in mir. Satan ist in mir. Er will das Opfer annehmen. Gebt mir den ersten Dolch. Hier, meine Tochter. Der Dolch des Astaroth. Astaroth, ich rufe dich. Fahre mit diesem Dolch in den Körper dieses Mannes. Nein, nicht. Fahre in ihn. Nein, bitte nicht. Jetzt. Nein. Noch während das Krachen des Schusses durch die Kirche hallte, traf die Kugel den Dolch und riss ihn aus Damonas Hand. Mit einem ebenso überraschten wie wütenden Blick schaute Damona zum Tor. Dort stand breitbeinig niemand anderes als John Sinclair. Zur Hölle mit Astaroth! Sinclair! Niemand von euch bewegt sich! Los, Damona, zur Seite! Weg von den Gefangenen! Sinclair, du Tor! Sieh dich um. Zwischen dir und mir stehen 20 meiner Schwestern. Und sie kommen auf dich zu. Siehst du? Bleib stehen! Stopp! Sie würden für mich sterben, Geisterjäger. Und? Was machst du jetzt? Willst du 20 unschuldige Menschen töten, nur um mich zu stoppen? Das wird nicht nötig sein, Damona. Was? Wer? Und ich kann von hier oben ungehindert schießen. Also los! Pfeif deine Dienerinnen zurück. Nun gut, Sinclair. Du hast gewonnen. Hier bin ich. Nimm mich fest. Mach den Platz, Schwestern. Irgendetwas stimmte nicht. Ich spürte, dass Damona noch einen Trumpf in der Hand hielt. Doch ich ließ mich auf ihr Spiel ein und durchschritt, meine Beretta schussbereit vor mir haltend, langsam das Mittelschiff der Kirche. Jeder Muskel in meinem Körper war gespannt. Meine Schritte wurden von den hasserfüllten Blicken der Frauen begleitet, die vor mir zur Seite wichen und so eine schmale Gasse bildeten. Ich konnte sie mühelos passieren. Immer näher kam ich Damona und ihrer Mutter. Uns trennten nur noch wenige Yards, als ein kaltes Lächeln Damonas Lippen umspielte. Und dann geschahen plötzlich zwei Dinge gleichzeitig. Von einer unsichtbaren Macht gestoßen, fiel Suko rückwärts aus dem Fenster. Im gleichen Augenblick hatte sich einer der Dolche wie von selbst von dem Tisch erhoben, raste auf meine Hand zu und traf die Beretta, die im hohen Bogen davonflog. Sinclair, Sinclair. Dachtest du wirklich, ich würde so leicht aufgeben? Telekinese. Genau. Es ist kein Problem für mich, Dinge schweben zu lassen. Oder hässlichen Chinesen einen Stoß zu versetzen. Also gut, ich bin in deiner Gewalt. Und jetzt? Erst werde ich dich vernichten. Und dann werden meine Schwester und ihr überaus dummer kleiner Freund dem Satan geopfert. Wozu braucht Satan ein Opfer? Was hat er vor? Wenn er diese Kirche akzeptiert, dann kann ich sie als Zentrale für meine Armee benutzen. Wow, eine Armee der Emanzen. Nein, eine Armee der Furien. Damonas letzte Worte trafen mich wie ein Blitzschlag. Die Armee der Furien. Ich hatte schon von ihr gehört. Suko hatte diesen Namen im Zusammenhang mit einer schrecklichen Prophezeiung genannt. Es ging um einen Überdämon, den Schwarzen Tod, der in Kürze hier auf Erden erscheinen und die Welt in ewige Verdammnis stürzen sollte. Ihm zur Verfügung würden zwei Armeen stehen, die Armee der Untoten und die der Furien. Ich war zutiefst beunruhigt, dass sich die Weissagung schon so weit bewahrheitet hatte. Was ist denn, Sinclair? Hat es dir die Sprache verschlagen? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Schwarze Tod hier erscheinen wird, oder? Was weißt du vom Schwarzen Tod? Nun, seine Armee der Untoten habe ich schon in den Hintern getreten. Und sein angehendes Zuhause habe ich auch verwüstet. Du lügst! Ach was, hat Satan dir das verschwiegen? Vielleicht hat er Angst, dass du aussteigen könntest, wenn seine Aktien in den Keller sinken. Du brauchst es gar nicht zu versuchen. Ich falle auf deine Lügen nicht rein. Aber, ich kann doch gar nicht lügen. Ich bin der Sohn des Lichts, wie er immer sagt. Nein, Sinclair, du bist tot! Die restlichen 5 Dolche auf dem Tisch hatten sich aufgerichtet. Ihre Spitzen zeigten nun bedrohlich in meine Richtung. Ein letztes Mal, wie zum Abschied, lächelte Damona mich böse an. Dann schossen die Messer auf mich zu. Alle 5 auf einmal. Ich hatte keine Chance zu entkommen. Nein, Damona! Ich hatte mit meinem Leben schon abgeschlossen, als die 5 Waffen mitten in der Luft verharrten. Damona blickte völlig außer sich auf ihre Schwester. Theresa! Ich habe geschworen, eher zu sterben, als diese Macht Satans zu gebrauchen. Theresa, du kannst auch? Ja, Damona. Ich habe wie du die Macht, Dinge zu bewegen. Oder Dinge, die sich in der Bewegung befinden, zu stoppen. Und ich lasse nicht zu, dass du diesen Mann tötest! Theresa, nein! Das war meine Chance. Mit einer Handbewegung riss ich mir mein Kreuz vom Hals und warf es Damona zu. Hier, schnapp! Die Macht des Kreuzes war stärker als die Kraft der Hölle. Unter Damona öffnete sich der Boden. Eine dunkelgrüne Wolke schoss hervor und hüllte die Dienerin des Satans ein. Lucille sah den Todeskampf ihrer Tochter und versuchte panikartig, Damona aus der brodelnden Qualmwolke herauszureißen. Doch als ihre Arme in den Nebel tauchten, wurde sie selbst in den höllischen Strudel gezogen. Die Schreie waren entsetzlich. Der Rauch wurde zu einem Strudel, der die beiden Frauen gnadenlos nach unten zog. Sie wurden von den Mächten der Unterwelt verschlungen. Kaum, dass Lucille und Damona verschwunden waren, lösten sich die Plaketten der anderen Frauen auf. Der Horror war vorbei. Das Gute hatte über das Böse gesiegt. Wieder mal. Ich telefonierte mit den zuständigen Abteilungen bei Scotland Yard und informierte Sir Paul, dass der Damona-Kult nicht mehr existierte. Seine Erleichterung konnte ich sogar über das Handy spüren. Die Leiche von Ernest Lorca wurde noch in der gleichen Nacht abgeholt. In wenigen Tagen würde er ein ordentliches Begräbnis bekommen. Dafür sorgte seine Tochter. Theresa hatte eine Menge zu verarbeiten. Sie war zwar der Hölle entkommen, aber sie wusste nicht, wie eine Welt ohne Todesangst für sie sein würde. Sie befürchtete, dass ihre Gabe eines Tages auch sie für die dunklen Mächte empfänglich machen könnte. Ich bot ihr die Adressen einiger erfahrener Psychologen an, die sich ausschließlich mit dem Phänomen der Telekinese befassten. Aber Theresa wollte es zunächst ohne professionelle Hilfe schaffen, zusammen mit ihrem Freund Will Purdy. Ich wusste, die beiden würden ihren Weg machen. Was aber auf mich wartete, war weniger hoffnungsvoll. Offensichtlich stand die Ankunft des schwarzen Todes kurz bevor. Und mich beschlich das Gefühl, dass der Teufel noch lange nicht alle Vorbereitungen abgeschlossen hatte.